Die Erde ist rund und der Glückswürfel eckig. Die Mädchen sind bunt und Schweine sind dreckig. So einfach stehen die Dinge nun auch wieder nicht. Denn wer weiß schon genau, wann so ein Krug zerbricht. Deine Augen, die glänzen, wenn wir uns sehen. Du wirst traurig, wenn wir auseinandergehen. Wie oft hab ich dir das nun schon klar gemacht? Auch wenn Regenwolken weinen, ein Clown, der lacht. Oh Maggie, du bist so wunderschön. Oh Maggie, mit jedem Tag hab ich dich lieber. Oh Maggie, komm schon und lass mich gehen. Ich verspreche dir auch ganz ehrlich, nächstes Jahr komm ich wieder. Dann heiraten wir und haben viele Kinder. Wir ziehen aufs Land, denn dort lebt es sich gesünder. Wenn ich mich am Abend dann zu dir leg, flüster ich dir in dein Ohr und das geht. Oh Maggie, du bist so wunderschön. Oh Maggie, mit jedem Tag hab ich dich lieber. Oh Maggie, komm schon und lass mich gehen. Ich verspreche dir auch ganz ehrlich, ich komme wieder. Kuchen. Die Erde ist rund und der Glückswürfel eckig. Die Mädchen sind bunt und Schweine sind dreckig. So einfach stehen die Dinge nun auch wieder nicht. Denn wer weiß schon genau, wann so ein Krug zerbricht. Oh Maggie, du bist so wunderschön. Oh Maggie, mit jedem Tag hab ich dich lieber. Oh Maggie, komm schon und lass mich gehen. Ich verspreche dir auch ganz ehrlich, ich komme wieder.